und Nacht. Tag und Nacht. Weißt du, Tag und Nacht heißt ohne Unterlass. Ohne Unterlass preisen wir unseren Herrn. Ohne Unterlass, ohne Pause. Tag und Nacht lassen wir unseren Dank hochsteigen zu unserem Herrn. Beten wir unseren Herrn an. Seine Gegenwart ist da. Weißt du, der Wohlgeruch des Herrn ist da. Der Wohlgeruch, er lagert sich hier in diesem Raum. Und sein Wohlgeruch lagert sich auf dir, auf deinem Leben. Jesus ist gekommen, damit jedes Joch zerbrochen wird. Jedes Joch, weißt du, jedes Joch. Er sagt dir, nimm auf mein Joch. Ich will dich lehren. Ich bin demütig und freundlich. Und deine Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt dir genau. Und die Last, die ich dir auflege, ist leicht. Und es gibt einfach noch Jochs, Menschen, die noch Jochs tragen, die nicht zu ihnen gehören. Und dieses Joch möchte der Herr dir wegnehmen. Weißt du, all diese Sorgen, all diese Probleme, all diese unnötigen Gedanken, die dich quälen, dieses Joch muss gehen. Nimm Jesu Joch, nimm Jesu Führung. Weißt du, sein Joch ist nichts anderes als seine Führung, als dass wir uns demütigen unter ihn. Und heute, heute ist dein Tag, wenn du leidest unter einem Joch, unter einem Lügengebäude, wenn du Dinge trägst, die nicht zu dir gehören, leg's ab. Weißt du, lass ihn uns noch einmal anbeten, Tag und Nacht. Und während du ihn anbetest, vertrau ihm, dass jedes Joch zerbrochen ist in Jesu Namen. Night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. Day and Namen erkläre ich jedes Joch in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit zerbrochen in Jesu mächtigem Namen. Kein Joch hat Anrecht an dir, das nicht von Gott ist. Kein Joch kann bestehen. Jedes Joch ist zerbrochen. Jede Kette ist gesprengt in Jesu mächtigem Namen. Die Kinder Gottes leben in der Freiheit, in der Herrlichkeit Gottes. Oh ja, du bist bestimmt. Oh yes, oh yes, yes. Freiheit, Freiheit. Wir rufen Freiheit aus. Freiheit aus. Freiheit, Freiheit. Freiheit, Freiheit. Freiheit, Freiheit. Oh, danke Herr für deine Freiheit. Weißt du, da, wo der Herr ist, da ist Freiheit. Und diese Freiheit gehört in dein Leben. Und wir wehren dem Feind, der immer wieder versucht, in unser Leben einzugreifen, uns zu dämmen, uns zu dämpfen und uns schlechte Gedanken zu geben. Und ich sag dir mit dem heutigen Tag, es ist entmachtet. Der Feind muss gehen. Er hat kein Anrecht mehr in deinem Leben. Jesus hat den Sieg vollbracht. Jesus hat den Sieg vollbracht. Yes. Seine Freiheit ist da. Gottes Freiheit ist da. Weißt du, deswegen ist er ans Kreuz gegangen, damit du frei sein kannst. Und wir können nicht anders, als ihn Tag und Nacht anzubeten, als ihn zu loben und zu preisen. Weißt du, und das geschieht durch unser Leben, indem wir auf ihn schauen, ihm vertrauen. Er zerbricht jedes Joch. Der Feind hat keine Chance gegen ihn. Keine Chance. Er ist entmachtet. Er ist machtlos. Wenn du deinen Stand als Sohn und Tochter Gottes einnimmst, wenn du weißt, wer du bist in Jesus Christus, und das setzt sich heute frei. Neue Erkenntnis, neue Offenbarung, neue Sicherheit, wer du bist in Christus. Ein Herrscher. Zum Herrschen geboren. Du bist nicht mehr unter dem Joch des Feindes, sondern du hast dich heute endgültig unter das Joch von Jesus Christus, unter seine Führung begeben. Und das macht dein Leben leicht, macht dein Leben einfach. Und ich habe noch jemanden gesehen, der immer wieder so Stiche in den Magen bekommt. Es ist nicht feststellbar, von woher das kommt. Aber das sind solche Schmerzen, die gehen dann auch wieder. Und wenn du heute hier bist und diese Stiche im Herzen hast, dann komm her. Dann schmeißen wir das heute raus. Der Feind hat kein Anrecht mehr an dir. Oh, Magen, ja. Immer wieder so Stiche. Und dann noch Asthma, dieser Geist muss auch gehen. Komm einfach her, dann bete ich für dich. Oh, danke, Herr. Ja, danke, Herr. Weißt du, der Heilungspol ist offen. Die heilende Kraft Gottes ist da. Oh, du brauchst nicht mehr warten, bis ein Engel das Wasser umrührt, sondern der Heilungspol ist offen. Wer hat das jetzt mit dem Magen? Du? Okay. Oh, in Jesu Namen, streckt eure Hände aus. Einer schlägt 1000, zwei 10.000 und wir sind viel mehr. In Jesu Namen gebiete ich jedem Geist, der sich da immer wieder manifestiert in diesem Magen, zu weichen der Kraft und Autorität Jesu Christus. Du gehst jetzt raus, hast kein Anrecht mehr. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Auch der Magen? Ja, auch hier. Dieser Geist muss weichen, er verlässt sein Leben in Jesu Namen. Jedes Joch ist zerbrochen, der Kraft und Autorität Jesu Christi. Und wegen was seid ihr da? Wegen Asthma? Ja, streckt eure Hand aus. Gottes heilende Kraft ist da. Ihr empfangt im Glauben. Aber wenn wir jetzt euch die Hände nicht auflegen, ihr empfangt im Glauben. Ich befehle jetzt in der Kraft und Autorität Jesu Christi, jedem Geist des Asthma diese Körper zu verlassen in Jesu Namen. Jedes Joch von Asthma ist zerbrochen in Jesu mächtigem Namen. Amen. Sei los und frei. Du bist geheilt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. So, und jetzt wollen wir an unseren Platz gehen. Kannst noch deinen Nächsten einfach umarmen. Und dann hören wir die Predigt von unserem Pastor Georg. Danke. Danke. Halleluja. Halleluja. Gott ist hier. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Letzte Woche war ich ja nicht da, aber hier ist einfach meine Lieblingsgemeinde. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber das ist meine Lieblingsgemeinde. Hier auf der ganzen Welt ist das meine Lieblingsgemeinde. Ich hoffe, dass, also wenn du jedenfalls hier dabei bist, dann hoffe ich, dass es bei dir auch so ist. Ansonsten musst du dir überlegen, ob du hier richtig bist. Halleluja. Weißt du, Herrn. Aber ihr Lieben, für mich ist das der beste Ort auf der ganzen Welt. Halleluja. Aber ich hatte auch eine sehr starke Zeit letztes Wochenende in Norwegen. Gott ist wirklich mächtig am Wirken in ganz Europa. Ich sag's euch, Europa ist auf der Agenda Gottes. Amen. Weißt du, während im Äußeren alles erschüttert wird und alle Gewissheiten zu Ungewissheiten werden, tut Gott im Geist etwas Neues. Gott wirkt Neues in der Mitte von Europa. Halleluja. Und es hat etwas damit zu tun, und ich habe das auch heute Morgen im Lobpreis gespürt, weißt du, es hat etwas damit zu tun, dass er unsere Herzen nochmal in einer anderen Dimension übernimmt. Es hat etwas mit dir zu tun, es hat etwas mit mir zu tun. Gott kommt nicht einfach im luftleeren Raum, sondern Gott kommt in vorbereitete Gefäße. Amen. Und ich wollte euch ganz kurz erzählen, was ich erlebt habe letztes Wochenende. Zum einen, da habt ihr letzten Sonntag, ja, hat euch Irina auch schon ein paar Fotos gezeigt, aber wir haben ja nur ein paar Fotos, genau, das war am Samstag. Am Samstag war da die sogenannte Revival School. Das ist eine Schule, wo Leute aus ganz Skandinavien und Holland zusammenkommen, einen ganzen Tag lang, und sich trainieren lassen. Es war wirklich ein Training. Ich habe die Leute trainiert im kreativen Wunderwirken. Ich habe sie gelehrt über das volle Evangelium, dass sie in der Herrlichkeit zu Hause sind und dass sie von dort aus agieren können. Und es war eine starke, starke Zeit. Ich weiß nicht, wie viele 100 Leute es genau waren, keine Ahnung, vielleicht 500 oder so, die da waren. Ich kann es nicht sagen, ja, schwer zu schätzen. Auf jeden Fall viele 100 Leute, die trainiert wurden, und starke Wunder sind auch passiert. Ja, okay, Halleluja. Genau, das war die Schlange, die sich gebildet hat dann beim Zeugnisgeben für Wunder. Starke Wunder sind passiert. Eine Frau, ich glaube, von der haben wir auch ein Bild. Das war dann am Abend. Am Abend war Heilungsgottesdienst mit Catherine und mir, Catherine Ruanala und ich. Wir haben das zusammen gemacht. Und da hatte ich ein Wort der Erkenntnis für eine Frau, die eine seltene Lungenkrankheit hat. Und diese Frau kam nach vorne und sie hatte eine seltene Lungenkrankheit seit 24 Jahren. Und Gott hat sie berührt und sie fing an zu weinen. Ich habe sie testen lassen, ihre Atmung testen lassen. Ich habe sie Treppen laufen lassen, habe sie ihre Atmung testen lassen. Sie fing an zu weinen, weil sie gemerkt hat, dass Gott sie komplett geheilt hat nach 24 Jahren. Er hat Zeugnis gegeben, auch von dem, was passiert ist. Halleluja, danke Jesus. Es war wirklich eine starke, starke Zeit. Genau, hier haben auch Leute Zeugnis gegeben. Ich weiß schon gar nicht mehr von was. Aber die Frau, die schwarze Frau, die da steht, die hatte einen Skiunfall gehabt, das weiß ich noch. Die hatte einen Skiunfall gehabt vor Monaten. Und aufgrund dieses Skiunfalls konnte sie nicht mehr auf die Knie gehen. Und die hat dann vor allen, hat sie sich auf beiden Knien niedergelassen und hat sich noch nach hinten gebogen, so wie ich das gar nicht kann. Und Gott hat sie komplett geheilt. Halleluja. Preis dann viele, viele andere. Ich weiß nicht mehr alle Sachen, die passiert sind, aber die Zeugnis gegeben haben. Dank mal Jesus. Und dann war ich eingeladen am Sonntagmorgen und ja, genau, das war auf dem Schiff. Am Sonntagmorgen sollte ich predigen in einer Gemeinde, die auf einer Insel ist. Da in den Fjorden gibt es ja viele, viele tausend Inseln. Und diese Gemeinde, zu der ich da am Sonntagmorgen hingefahren bin mit dem Schiff, die Fähre ist dort so wie bei uns die Straßenbahn. Ja, die ganzen Berufspendler nutzen die Fähre, weil du musst, wenn du irgendwo hin willst, du musst oft Fähren benutzen. Ja. Und dann sind wir hier über diese mit dieser Fähre sind wir Sonntagmorgen auf diese Insel gefahren. Der Gottesdienst begann erst um 12 Uhr, weil die Leute von allen möglichen Inseln dort erst mit den Fähren dorthin kommen müssen. Deswegen können sie es nicht früher machen, weil es so lang dauert für die Leute. Wir haben selber von Bergen haben wir selber über 2 Stunden gebraucht, um dahin zu kommen, inklusive Fähre. Ja. Hier siehst du ein bisschen so ein paar Eindrücke vom Fjord. Ja. Nett, ne? Und da hat man sogar richtig schönes Wetter für norwegische Verhältnisse. Sagen die Leute aus Bergen, sagen, Gott liebt unsere Stadt so sehr, dass er sie jeden Tag wäscht. Das heißt, es regnet ständig. Und jetzt pass auf, jetzt muss ich dir was erzählen. Ich hatte, als ich in diese Gemeinde kam, hatte ich einfach vor, in dieser Gemeinde auf der Insel von dem Gebäude haben wir ein Bild auch. Es ist wirklich eine kleine Gemeinde gewesen, maximal 75 Leute. Das Gebäude hat mich ein bisschen an die Azusa Street erinnert. So. Es ist unter Denkmalschutz. Ja. Und so eine kleine Gemeinde. Und ich hatte so einfach so gedacht, okay, ich predige einfach so ein bisschen weiter, einfach in dem, was ich schon am Samstag auch gemacht hatte. Gehe da einfach ein bisschen weiter, vertieft es noch ein bisschen. Die Leute waren ja auch, die meisten von der Gemeinde waren auch am Samstag in der Schule gewesen. Und hatte das so geplant. Und dann hatte ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Traum. Und auch diesen Traum habe ich zuerst nicht in Verbindung gebracht mit dem Gottesdienst in der Gemeinde. Aber diesen Traum möchte ich dir gerne mitteilen, weil ich glaube, dass es ein prophetischer Traum ist. Inzwischen glaube ich, dass es ein prophetischer Traum ist für den ganzen Leib Christi. Ja. In diesem Traum war es so, als erstes bin ich in diesem Traum meinem Vater begegnet. Ja, die Traumsprache ist ja ganz einfach. Ja. Wenn du deinem Vater im Traum begegnest, dann begegnest du dem himmlischen Vater normalerweise. Ja. Alles, was passiert ist, wir sind aufeinander zugegangen und wir haben uns umarmt. Und diese Umarmung war sowas von innig und tiefgehend. Liebe ist geflossen von ihm zu mir, von mir zu ihm. Wir haben beide geweint. Die Liebe floss hin und her. Ewigkeiten. Extrem, es war so eine tiefe Berührung, für mich war es so eine tiefe Berührung der Liebe des Vaters, wie ich weiß nicht, ob ich das schon mal so erlebt habe. Und in der nächsten Szene im Traum war es dann so, da war ich mit Irina in einem großen Haus, im Traum wusste ich, dass das unser Haus ist, aber im Natürlichen ist es nicht unser Haus, ein großes Haus mit vielen, vielen Zimmern. Und dann war es so, wir waren in diesem Haus und plötzlich war es so, dass ganz viele Leute von überall her hatten plötzlich den Eindruck, sie müssen in unser Haus kommen. Und teilweise haben sie sich vorher angemeldet, teilweise haben sie sich gar nicht angemeldet, haben einfach geklingelt, haben gesagt, hey, wir haben den Eindruck, wir müssen zu euch kommen. Und das Haus hat sich überall, im Haus standen Leute rum, teilweise Leute, die wir kannten, teilweise Leute, die wir noch nie gesehen hatten. Interessanterweise war auch ein Ehepaar, an das ich mich erinnere, war ein Ehepaar, das vor über 25 Jahren bei uns in der Gemeinde war, dann die Gemeinde verlassen hat, nicht sehr im guten Anstoß und so weiter, war nicht so schön. Und dieses Ehepaar kam und sie waren so offen und ich habe mich mit der Frau unterhalten und ich habe ihr ins Gesicht geschaut und ich habe einfach gespürt, dass die Liebe Gottes sie berührt hat und sie war so gezogen und sie wollten einfach bei uns im Haus sein. Wofür steht das wohl? Ich habe mit der Catherine Ruanala, beim Frühstück habe ich darüber gesprochen, über den Traum. Sie hat gesagt, na, da brauchst du ja keine große Interpretation. Also, wo sind die Interpretationshelden? Ja, dieses Haus ist die Gemeinde, ist in dem Fall unser Dienst. Aber ich glaube, dass es auch für den Leib Christi insgesamt steht. Und als ich aufgewacht bin, habe ich sofort diesen Traum aufgeschrieben, weil er so intensiv war. Und ich wusste sofort, ja, die Berührung der Liebe des Vaters bewirkt, dass die Menschen gezogen werden in die Gemeinde. Und zwar sogar solche, die in ihrem Herzen hart geworden sind, die in ihrem Herzen vielleicht Anstoß genommen haben, die vielleicht schon lange die Gemeinde verlassen haben, gar nicht mehr irgendwo im Leib Christi sind. Sie werden gezogen durch die Liebe des Vaters. Das war mir sofort klar und ich dachte, wow, super Traum. Catherine sagte auch, ja toll, super, Traum für euren Dienst, Traum für das, was Gott tun will. Und dann dachte ich, super, ich werde mich später nochmal damit beschäftigen und bin in die Gemeinde gefahren und habe in keinem Gedanken daran gedacht, dass dieser Traum etwas mit dem Dienst dort in der Gemeinde zu tun haben könnte. Ich hatte meinen Plan, was ich predigen wollte. Und dann kam ich in diese kleine Gemeinde, ihr könnt nochmal das Bild zeigen, in diese kleine Gemeinde, ja, die da auf der Insel sind, können noch mal das Bild von dem Gebäude zeigen. Diese kleine Gemeinde da auf der Insel, wo die Leute einfach von den verschiedenen Inseln herkommen, fast direkt am Meer, bescheidenes Gebäude. Unten im Erdgeschoss ist der Kinderdienst und die Jugend, im ersten Stock ist der Gottesdienst. Und ich kam da hin und sie sagten mir schon, ja, weil der Gottesdienst begann ja erst um 12 und ich musste spätestens um 2 wieder losfahren, um dann rechtzeitig meinen Flieger wieder in Bergen zu kriegen, weil es ja über 2 Stunden Fahrt wieder zurück waren und da auch mit Fähre und so weiter. Und so haben sie gesagt, weil ich habe ja auch Übersetzung gebraucht natürlich, ich habe Englisch gepredigt, sie haben es übersetzt auf Norwegisch. Der mich gefahren hat, hat auch übersetzt. Und dann haben sie gesagt, ja, damit du einfach genügend Zeit hast, auch um zu dienen, machen wir es so, wir machen nur 2 Lobpreislieder und dann darfst du sofort anfangen zu dienen. Wir machen gar nicht viel, sondern wir machen einfach 2 Lobpreislieder und dann predigst du sofort. Und dann haben sie im Lobpreis begonnen und der größte Teil des Lobpreisteams bestand aus einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie und dann noch eine Frau von den Philippinen. Und dann noch, glaube ich, noch 1 oder 2 Ukrainer, Norweger. Und dann haben die Lobpreis gemacht und das erste Lied schon. Und ich habe so gespürt, wie das Herz des Vaters bewegt war. Ich habe so gespürt, ich habe gespürt wirklich diese reine Anbetung. Ich habe gespürt, wirklich diese Reinheit in der Anbetung, diese Liebe zu Gott, diese Liebe zu Jesus in dieser Reinheit. Und während ich da schon im ersten Lied, während ich da stand und diese Reinheit der Anbetung gespürt habe, musste ich schon anfangen zu weinen. Und ich merke es jetzt schon wieder, wenn ich drüber spreche. Ich habe gemerkt, wie das Herz des Vaters bewegt ist von dieser Anbetung und mein Herz war bewegt und mir haben begonnen, die Tränen runterzulaufen. Ich bin dann auf meine Knie gegangen, habe mir Taschentuch geholt und war da auf den Knien. Die haben noch ein Lied gesungen. Ich habe gar nicht mehr genau mitgekriegt, was sie gemacht haben. Irgendwann hat die Pastorin noch gebetet und irgendwie hat sie, glaube ich, auch für mich noch gebetet oder was für meinen Dienst. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil ich war total gefangen wirklich in dieser Liebe des Vaters und oder in dieser, ich war berührt, es war so, wie wenn ich spüren würde, wie das Herz des Vaters bewegt ist und berührt ist von dieser Anbetung. Also in dem Bewusstsein von geistlicher Armut, das habe ich so gespürt, also in diesem Bewusstsein. Wir haben von Natur, von uns aus nichts zu bringen, aber wir beten einfach Jesus an. Wir haben vielleicht schwierige Umstände in unserem Leben, wir haben vielleicht Probleme in unserem Leben, aber wir beten Jesus an über allem. Und da war so eine Reinheit und so eine Klarheit. Und ich habe da geweint und plötzlich habe ich einen Download gekriegt, während ich da geweint habe und wurde wieder an meinen Traum erinnert in der Nacht und habe Offenbarung gekriegt über diesen Traum nochmal zusätzlich und ich wusste, ich muss meine ganze Predigt umwerfen und ich muss was ganz anderes predigen und ich muss einfach von diesem Traum ausgehen und ich muss über die Liebe des Vaters predigen und dann haben sie mich nach vorne gerufen und ich habe mir die letzten Tränen von den Augen gewischt und dann habe ich einfach damit begonnen, dass ich ihnen gesagt habe, eure Anbetung hat das Herz des Vaters berührt. Und dann fing schon mein Übersetzer an zu weinen. Da hatte ich erstmal ein bisschen ein Problem. Ich konnte nicht weiter predigen, weil der Übersetzer konnte nicht mehr übersetzen. Der fing an zu weinen. Und ich habe weiter gepredigt und habe dann einfach begonnen, über die Liebe des Vaters zu sprechen, habe von unserer Ausgießung letzten Sommer erzählt, habe über Johannes 17, 23 gesprochen, dass der Vater uns liebt, so wie er Jesus liebt und so weiter. Und während ich gepredigt habe, gesehen, einer nach dem anderen fing einfach an zu weinen. Die Leute sind in Tränen ausgebrochen, überall im ganzen Raum, ohne dass irgendwas Spektakuläres war. Die Leute fingen an zu weinen Und zum Schluss habe ich dann gesagt, jetzt lege ich einfach jeden, der das möchte, es waren ja nicht so viele Leute, da lege ich einfach, so lange, bis ich zur Fähre muss, lege ich einfach jedem, der möchte, lege ich die Hand auf und diene ihm einfach mit der Liebe des Vaters. Ich habe noch ein bisschen von uns erzählt, ich erinnere mich, ich habe davon erzählt, wie wir als Gemeinde, wie wir in diesen Räumen angefangen haben mit den Klappstühlen, ja, wo es ganz, wirklich ganz bescheiden war, ja, aber Gott hat gewirkt, ja, und irgendwie hat sich das alles total berührt, was ich gepredigt habe. Sie haben hinterher gesagt, das war das totale Rema-Wort für unsere Gemeinde. Ich habe dann noch Jesaja 60 vorgelesen und habe dann selber gemerkt, während ich das gelesen habe, immer weiter, also nicht nur die ersten drei Verse, sondern immer weiter, habe ich gemerkt, wow, das ist ja voll für die Gemeinde hier, weil da geht es darum, wie die Leute von den Inseln kommen und gezogen werden und so weiter. Und genau das ist die Vision für ihre Gemeinde, ja. Und weil das sind ja viele Inseln, die Leute kommen von vielen Inseln und so. Also es war absolut der Hammer. Und dann habe ich den Leuten angefangen zu dienen und die sind schon weinend nach vorne gekommen, um sich dienen zu lassen. Und es war so ein Gewicht der Liebe Gottes, einfach auf allem, was passiert ist. Und ich habe einfach einem nach dem anderen gedient, habe einfach Sachen über ihn ausgesprochen. Hinterher haben sie mir gesagt, mein Fahrer hat mir das gesagt, der kannte die Leute, der ist auch im Leitungsteam von der Gemeinde. Er sagt, das hat alles total ins Schwarze getroffen für die Leute. Und die Leute haben geschluchzt. Eines, was mich besonders beeindruckt hat, war ein Vater mit seiner Tochter. Die hatte ich noch auf dem Schiff. Bei der Herfahrt hatte ich denen kurz die Hand geschüttelt, weil die waren mit uns auf dem Schiff. Und da hatten sie mir erzählt und gesagt, ja, der Mann, der kommt erst seit ein paar Monaten überhaupt in die Gemeinde, hat sich überhaupt erst bekehrt vor ein paar Monaten. Und jetzt, seit ein paar Wochen, bringt er immer wieder seine Tochter mit. Ja, und die war auch mit dabei. Und die beiden, die kamen nach vorne und wirklich, die Tochter, die lag an der Brust von ihrem Vater und beide haben geschluchzt. Die Tränen sind denen runtergelaufen. Da kam noch eine Frau dazu. Ich weiß nicht, ob das die Ex-Frau war oder wie, weil die hatten total zerbrochene Familie. Die Eltern waren geschieden und was weiß ich was. Und da kam eine Frau noch dazu, ist dann auch in Tränen ausgebrochen, als sie ihr die Hand aufgelegt hat, ist dann auf die Knie gegangen, hat das Bein von der Tochter umfasst und geweint. Also es war einfach unvorstellbar. Ja. Ich kann nur sagen, ich hab hinterher gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon mal in so einem starken Gottesdienst war, ob ich das schon mal so stark, wir haben ja wirklich hier schon starke Ausgießung der Liebe des Vaters erlebt, aber das war nochmal eine andere Dimension. Halleluja. Und dann bin ich zur Fähre gefahren wieder und nach Hause geflogen. Und als ich dann zu Hause war, hat Gott weiter zu mir gesprochen. Und das möchte ich gerne heute Morgen mit euch teilen. Und zwar über Johannes 14. Und ich glaube, dass das, was auch dieser Traum aussagt, wird tatsächlich von Jesus in Johannes 14 beschrieben. Und ich möchte einfach heute Morgen mit euch nach Johannes 14 gehen. Einfach da mit euch hineingehen. Beziehungsweise, ich lese es direkt von hier vor. Pass auf. Machen wir das so. Halleluja. Okay, Johannes 14, Vers 1, Jesus spricht und sagt, euer Herz werde nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Das heißt mit anderen Worten, viele Wohnplätze, viele Orte für Menschen, um dorthin zu kommen. Und dann sagt er weiter, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Mit anderen Worten, als Jesus starb, das ist das, was er sagt, als Jesus starb, ging er zum Vater, um dort diese Orte im Vater für uns vorzubereiten. Ja? Diese Orte im Vater. Und diese Orte im Vater sind letztendlich in ihm, in Jesus. Ja? Jetzt werde ich gleich noch ein bisschen näher darüber sprechen. Er sagt Vers 3 weiter, und wenn ich hingehe, und euch eine Stätte bereite, also im Herzen des Vaters, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. In anderen Worten, Jesus sagt, ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen an den Ort im Haus des Vaters. Und jetzt machen hier an dieser Stelle viele Christen den Fehler, dass sie sagen, ja, das ist bei der Wiederkunft von Jesus, bei der Entrückung oder wenn wir sterben oder wie auch immer, dann nimmt Jesus uns in diesen Wohnort, im Haus des Vaters. Aber wenn du weiterliest diesen Text und stellst du fest, dass Jesus, wenn er hier von seinem Kommen spricht, spricht er von seinem Kommen in Form des Heiligen Geistes. Er spricht von seinem Kommen durch den Heiligen Geist. Er spricht in Vers 16, ich springe mal nach Vers 16, wenn du da weiterliest, da sagt er nämlich, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. In anderen Worten, hier spricht er davon. Er spricht hier also nicht von seiner Wiederkunft, sondern er spricht vom Kommen des Heiligen Geistes. Der Beistand. Er kommt und wenn der Beistand kommt, kommt Jesus. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich durch den Heiligen Geist. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. In anderen Worten, mit dem Kommen des Heiligen Geistes kommt Jesus in geistlicher Form in unser Leben hinein. Und er möchte, und er nimmt, nicht er möchte, sondern er nimmt uns, wenn wir ihn empfangen, mit hinein an diesen himmlischen Wohnort. In diese himmlische Wohnung. Und jetzt springe ich zurück nach Vers 4 im selben Kapitel, wo er sagt, und wohin ich gehe, nämlich zum Vater, das ist davon, wo er spricht, dahin wisst ihr den Weg, sagt er zu den Jüngern. Das Problem ist nur, die Jünger haben gar nichts verstanden bis zu dem Zeitpunkt. Und deswegen spricht Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Mit anderen Worten, Jesus geht zum Vater voran, das ist das, was er am Anfang sagt. Und dann sagt er, zugleich ist er der Weg zum Vater für uns. Der Weg in die Wohnung in der Liebe des Vaters. Und dann sagt er weiter, Vers 7, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Warum haben sie den Vater gesehen? Weil sie Jesus gesehen haben. Das haben sie aber auch nicht verstanden. Deswegen sagt Philippus zu ihm, Vers 8, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Das ist auf der einen Seite ein starker Satz, weil das ist tatsächlich das, was in jedes Menschenherz hineingeschrieben ist. In jedem Menschenherz ist zutiefst dieses Bedürfnis. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Mit anderen Worten, wir haben Genüge im Vater. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Im Vater ist Genüge. Im Vater ist alles, was wir brauchen. Zeige uns den Vater und es genügt uns. Aber Philippus hatte natürlich nicht verstanden, was Jesus gemeint hat. Deswegen sagt er, zeige uns den Vater. Ja, und Jesus spricht zu ihm und sagt, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wieso sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Ich in dem Vater und der Vater in mir ist? Und in dem Moment, wo ich darüber gepredigt habe letzten Sonntag, das habe ich da erwähnt, ist mir bewusst geworden, dass dieser Traum, den ich hatte, nicht nur ein Traum ist oder ein Bild ist für meine Beziehung zum himmlischen Vater, sondern es ist genauso ein Bild für die Beziehung von Jesus zu seinem Vater. Weißt du, die Liebe zwischen Vater und Sohn ist eine ewige Liebe und sie findet in der Herrlichkeit Gottes ständig statt. Amen. Weil das ist das, was Jesus sagt. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Also glaubt dieser Liebeseinheit zwischen Vater und Sohn. Ja, das ist das, was er sagt. Dann sagt er weiter, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jetzt kommt der berühmte Vers, den wir auch öfters mal so zitieren. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Mit anderen Worten, er sagt, wer an mich glaubt, wer glaubt, dass ich und der Vater eins sind, wer an diese ewige Einheit zwischen Vater und Sohn glaubt, wird die Dinge tun, die ich getan habe und größere darüber hinaus. Warum? Weil er seinen Platz einnehmen wird innerhalb des Herzens Gottes, in der Dreieinigkeit sozusagen, im Sohn einnehmen wird, weil das ist der Platz, den Jesus beim Vater für uns bereitet hat. Es ist der Platz im Sohn in Einheit mit dem Vater. Kannst du sehen? Was ich in meinem Traum gesehen habe, war der Platz für den Leib Christi, für jeden Sohn, für jede Tochter Gottes, in Jesus, in Einheit mit dem Vater. Ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht genau, in welchem Buch ich es geschrieben habe, in einem meiner Herrlichkeitsbücher habe ich das geschrieben, ich glaube in meinem zweiten Söhne der Herrlichkeit, über diese Liebe, die in der Dreieinigkeit beständig fließt, oder war es in meinem dritten Buch, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wo diese Liebe, die fließt zwischen Vater und Sohn und Vater in der Herrlichkeit. Und hier sagt Jesus, durch ihn sind wir hinein, oder durch den Heiligen Geist werden wir hineingenommen in diese Liebeseinheit zwischen Vater und Sohn. Ja. Johannes 17, 23, das ist der Vers, ja. Die Welt wird erkennen, dass du, Vater, sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Das heißt, so wie der Vater Jesus liebt, so liebt er auch uns. Er liebt uns in Jesus in der gleichen Art und Weise. Das heißt, wir sind in Jesus dabei. Du bist in Jesus dabei. Was ich geträumt habe, war nicht nur ein Traum für mich, der mich ermutigen sollte oder so, sondern es war ein Traum, der offenbaren sollte, was deine und meine Position in Jesus mit dem Vater ist. Kannst du sehen? Okay. Dann lese ich weiter, Vers 13. Und was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Warum können wir bitten in seinem Namen, was immer ihr bitten werdet, in meinem Namen, das werde ich tun. Warum ist es so? Ganz einfach, wenn wir bitten im Namen von Jesus, bedeutet es im biblischen Sprachgebrauch immer in Einheit mit ihm. Der Name im biblischen Sprachgebrauch bedeutet die Gegenwart der Person selber, bedeutet in seinem Auftrag, in seiner Vollmacht, in ihm, wie wenn er selber es bitten würde. Einfach in Einheit mit ihm. Und er sagt, ja, wenn ihr in dieser Position, mit anderen Worten, wenn ihr in dieser Liebeseinheit mit dem Vater, den Vater irgendetwas bitten werdet, dann werde ich es tun, sagt er, egal was es ist. Das ist der Hammer. Halleluja. Und dann springe ich jetzt wieder nach Vers 20, weil die Verse dazwischen habe ich schon gelesen über das Kommen des Heiligen Geistes. Aber er spricht in Vers 20 weiter über diesen Tag der Sendung des Heiligen Geistes und er sagt, an jedem Tag, nämlich wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Mit anderen Worten, ihr werdet erkennen durch den Heiligen Geist, werdet ihr erkennen diese Liebeseinheit zwischen Vater und Sohn, die ich im Traum gesehen habe. Und ihr werdet erkennen, dass ihr mittendrin seid. Dafür ist der Heilige Geist gekommen. Ist das nicht der Hammer? Sag mal, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Also das ist unsere Bestimmung. Das, was ich im Traum gesehen habe, ist deine Bestimmung. Das ist meine Bestimmung. In Jesus in permanenter Liebeseinheit mit dem Vater zu leben. So wie der Vater Jesus geliebt hat, so liebt er uns. Wenn der Vater zu Jesus gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden, dann sagt er genau das Gleiche auch über dich. Amen. Und jetzt lese ich noch weiter, Vers 21, weil jetzt kommt das, was ganz praktisch auch, und darüber möchte ich ein bisschen sprechen auch heute, hat Gott die letzten Tage zu mir gesprochen. Was ganz praktisch das Erleben der Liebe des Vaters in unser Leben zieht. Und Jesus sagt, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, mit anderen Worten, wer Jesus liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihn offenbaren. So, das ist das, was ich in dieser Gemeinde empfunden habe, da in Stord in Norwegen. Ich habe empfunden, sie haben Jesus mit einer reinen Liebe geliebt. Und diese Liebe zu Jesus hat die Liebe des Vaters angezogen. Kannst du sehen? Also kannst du sehen, was eigentlich passiert oder passieren soll, wenn wir Jesus anbeten, wenn wir im Lobpreis zusammenkommen? Weißt du, was soll eigentlich passieren? Wir lieben Jesus. Wir lieben Jesus und wenn wir Jesus lieben, zieht das die Liebe des Vaters, mit anderen Worten den Segen des Vaters. Die Bibel nennt es auch die Verheißung des Vaters, die Fülle des Heiligen Geistes, die Wunder, alles, was du willst, der Durchbruch, den du brauchst in deinem Leben, die Gunst, die du brauchst in deinem Leben, was auch immer es ist. Es zieht die Liebe des Vaters an. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und Vers 23 heißt es, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, also Jesus und der Vater, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Amen. Mit anderen Worten, was ist der entscheidende Punkt für uns? Wenn wir tiefer hinein wollen in die Liebe des Vaters, in die Gunst des Vaters, in die Berührung des Vaters, in die Einheit mit dem Vater. Was ist der Schlüssel? Ganz einfach. Zu lernen, Jesus zu lieben. Lerne, Jesus zu lieben. Das kann man lernen. Das muss man sogar lernen. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Das muss man lernen. Jesus zu lieben. Sag mal zu deinem Nachbarn. Lernen, Jesus zu lieben. Und wie lernst du, Jesus zu lieben? Das ist ein Lernprozess. Es beginnt damit, dass du dich auf ihn ausrichtest. Wenn du jemand liebst, dann richtest du dich auf ihn aus, richtig? Dann ist er im Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal verliebt war, aber wenn du wirklich verliebt bist, ja, dann hast du dieses Bild dieser Frau oder dieses Mannes ständig vor Augen. Dann ist es immer präsent. Da muss dir niemand sagen, hey, denk doch mal an die oder denk doch mal an den, sondern dann ist das präsent. Amen. Und genau so will Gott, dass wir ausgerichtet sind auf Jesus. Ja, früher die Mönche teilweise, die haben das Herzensgebet genannt, indem sie sich einfach, damit haben sie gelernt, Jesus zu lieben, indem sie einfach immer innerlich den Namen Jesus, auch ohne das laut auszusprechen, einfach immer innerlich den Namen Jesus sich vor Augen gestellt haben, immer innerlich Jesus gesagt haben. Das kann man so machen. Ja? Das ist einfach, um zu lernen, Jesus zu lieben, um zu lernen, dich auf ihn zu fokussieren. Du kannst nicht wirklich sagen, dass du jemand liebst, wenn du nicht auf ihn ausgerichtet bist, ein Stück weit. Und bei Jesus nicht nur ein Stück weit, sondern wirklich ausgerichtet. Amen. Okay? Die irdische Liebe ist immer ein Abglanz von der himmlischen Liebe und deswegen ist sie auch immer nur ein Stückwerk davon. Aber bei der himmlischen Liebe geht es wirklich darum, zu lernen und zu praktizieren, diese Ausrichtung auf Jesus, zu lernen, zu praktizieren, Jesus zu lieben. Das habe ich in meinem dritten Buch, Im Zentrum der Herrlichkeit, beschrieben. Das, was dich am meisten entzündet, Jesus zu lieben, ist, wenn du dich ausrichtest auf seinen Weg des Leidens, der Auferstehung und der Verherrlichung. Wenn du dich ausrichtest auf das, was er stellvertretend für dich getan hat. Wenn du sozusagen innerlich Gemeinschaft suchst mit ihm in Gethsemane, ja, wo er diese schwerste Entscheidung seines Lebens getroffen hat, für dich und für mich. Wenn du dich ausrichtest auf ihn in der Gefangennahme, in der Folter, in dem Weg zum Kreuz, in der Verurteilung und so weiter, bis hin zum Tod am Kreuz, wo er da hing und gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du dich ausrichtest auf all das, was er für dich getan hat und dir gleichzeitig bewusst machst, mein Herr ist auferstanden und jetzt ist er verherrlicht zur Rechten des Vaters, dann wird es in dir etwas von Liebe entzünden zu Jesus. Und es wird dein Herz ausrichten, ihn zu lieben. Und das wiederum wird den Vater anziehen. Amen. Deswegen lerne ihn zu lieben. Lasst uns lernen, Jesus zu lieben. Ja, lasst uns lernen, Jesus zu lieben im Lobpreis und in der Anbetung. Lobpreis und Anbetung ist ein Übungsfeld, sage ich mal, Jesus zu lieben. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, in der Anbetung, wir müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Weißt du, du kannst Lieder singen, aber das ist deswegen noch nicht unbedingt Anbetung. Das ist noch nicht unbedingt Liebe bringen zu Jesus. Das ist noch nicht unbedingt Liebe, die den Vater berührt. Aber wenn du beginnst, wirklich mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein, wirklich in der Wahrheit, das heißt, ohne Ablenkung, ohne irgendwie auf was anderes ausgerichtet zu sein, ohne irgendwo daneben irgendwo ausgerichtet zu sein, wenn du dich so auf Jesus ausrichtest in der Anbetung, dann ist es im Geist und in der Wahrheit und dann zieht es den Vater an. Oder wenn du Umstände hast in deinem Leben, vielleicht Schwierigkeiten, vielleicht Probleme, vielleicht Ängste, Nöte, was auch immer gerade da ist vielleicht in deinem Leben, aber du entscheidest dich trotzdem, Jesus zu lieben und ihn anzubeten. Also da scheitern schon viele Christen an dem Punkt. Sie denken, ja, ich habe jetzt das Problem und jetzt muss Jesus erstmal das Problem lösen. Und jetzt muss ich ihm erstmal sagen, was ich alles für Probleme habe und was alles noch nötig ist und das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Aber weißt du, wenn dieser Punkt kommt, wo du da drüber gehst und einfach dich entscheidest und ganz egal, was gerade in meinem Leben ist, Jesus, du bist würdig, angebetet zu werden um deiner selbst willen, egal was ich gerade empfinde, egal was gerade bei mir ist, egal wie ich mich gerade fühle, egal wie gerade meine Umstände sind, egal ob es um mich herum aussieht, wie die Herrlichkeit Gottes oder ob es um mich herum aussieht, wie im einfachen Stall, im stinkenden Stall, was auch immer. Bet ihn an. Amen. Und mach dir bewusst, Jesus kam nicht in einem Palast zur Geburt, sondern er kam in einem Stall zur Geburt. Weißt du was? Die Liebe des Vaters wird angezogen von einer Herzenshaltung, von geistlicher Armut. Sagst du, was bedeutet denn das, geistliche Armut? Was ist das für ein Begriff? Muss ich jetzt arm werden? Muss ich jetzt einmal Geld weggeben oder was immer? Nein, es geht um diesen Punkt, verstehst du? Wo du dir dessen bewusst bist, dass du von dir aus nichts zu bringen hast. Amen. Dieser Punkt der Armut ist dieser Punkt, wo Jesus gesagt hat, glückselig sind, die geistlich arm sind und es wissen. Amen. Denn sie, wie heißt es dann weiter? Denn sie werden Halleluja, es sind verschiedene Seligpreisungen. Hier heißt es, denn ihrer ist das Himmelreich. Das heißt, sie bekommen diese Gunst des Vaters in ihrem Leben. Amen. Und weißt du, der Punkt ist, wenn die Gunst des Vaters in dein Leben kommt, weil du ihn an diesem Punkt geistlicher Armut angebetet hast, und die Gunst des Vaters kommt in dein Leben, dann kommt Segen in dein Leben. Und dann kommt Durchbruch in dein Leben. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und ich könnte es von mir auch sagen, ich habe schon viele Durchbrüche in meinem Leben erlebt mit Jesus. Und viele Siege, ja auch manche schwere Zeiten, aber auch viele Siege und wunderbare Dinge, die Gott getan hat. Dann sage ich dir, wenn das der Fall ist, dann ist umso wichtiger, dass du dein Herz an dem Punkt geistlicher Armut bewahrst. Und nie der Versuchung erliegst und sagst, wow, jetzt habe ich schon so viel erlebt. Jetzt haben wir schon so viel. Und schau mal, jetzt haben wir so ein schönes Gebäude. Wow, Gott ist mit uns, Gott ist für uns. Und der ist jetzt auch für uns. Und hier haben wir Gunst und da haben wir Gunst. Also in dem Moment, wo du beginnst, dich auf diese Dinge wieder zu verlassen, wo du beginnst, dir daraus wieder was zu machen, oder wo du jetzt beginnst und selbst wenn du sagst am Anfang, ja, das ist ja der Segen Gottes und ich darf ihn genießen. Ja, du darfst ihn genießen. Aber entscheidend ist, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Und ein Herz am Punkt des Bewusstseins geistlicher Armut zieht die Liebe des Vaters an. Und nichts anderes. Amen. Also das kannst du sehr gut sehen im Leben von Salomo übrigens. Sehr gut. Salomo war extrem gesegnet von Gott. Zum einen war er extrem gesegnet von Gott wegen des Herzens seines Vaters. Wegen des Herzens Davids, der ein Herz, reines Herz für Gott hatte. Und so ist der Segen in das Leben von Salomo gekommen durch den Segen, den Gott auf David ausgegossen hat. Und gleichzeitig war es auch so, dass Salomo am Anfang seiner Regierungszeit auch ein Herz hatte für Gott. Absolut, ja. Du kennst den Traum, den Salomo hatte, wo Gott ihm gesagt hat, bitte mich, was immer du willst, als er König wurde. Und er hat gesagt, hey, keine Reichtümer, nicht irgendwas, sondern gib mir ein weises, ein hörendes Herz. Und Gott hat gesagt, genau so solltest du beten. Ja? Und weil du das gebetet hast, und weil du so gebetet hast, werde ich dir nicht nur Weisheit geben, werde dir nicht nur ein hörendes Herz geben, sondern ich werde dir auch Paläste und Gold und Silber und Gunst und was weiß ich und Macht und alles geben, alles dazu geben. Und genauso ist es gekommen. Und als es gekommen ist, sagt uns die Bibel, ist das Herz von Salomo von diesem Punkt der geistlichen Armut weggegangen. Und das kannst du leider im Leib Christi immer wieder beobachten. Also wie viele Leute habe ich begleitet, die zu uns in die Gemeinde kamen an einem Punkt, wo sie wirklich an einem Tiefpunkt ihres Lebens waren. Ja, wo sie Krankheitsprobleme hatten oder wo sie irgendeinen Tiefpunkt in ihrem Leben hatten. Und Gott hat sie rausgezogen, einfach weil sie sich ihm hingegeben haben mit reinem Herzen, weil sie alle ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben einfach. Weil sie in diesem Herzenspunkt waren. Und dann waren sie gesegnet und dann hast du gemerkt, lauer, lauer, lauer, lauer, lauer. Und manche sind tatsächlich wieder ganz vom Herrn weggekommen. Gott hat den Segen deswegen nicht weggenommen in ihrem Leben, den er ihnen geschenkt hat, aber er konnte ihnen nicht mehr geben. Amen. Also ich möchte jemand sein, der auch dann, wenn er eines Tages abgeholt wird, wenn Jesus uns entrückt oder wenn ich eines Tages in den Himmel gehe am Ende meines Lebens, weil Jesus noch nicht vorher wiedergekommen ist, dann möchte ich jemand sein, der immer noch genauso sagt, Herr, also es gibt dieses alte Kirchenlied, das finde ich genial, wo es heißt, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Amen. Also das ist der Punkt, an dem müssen wir bleiben. Salomo ist nicht an diesem Punkt geblieben, deswegen ist er mehr und mehr, dass die Bibel sagt, sein Herz neigte sich mehr und mehr weg von Gott. Und dann hat er diese ganzen Frauen genommen, diese heidnischen, Tausende, ja, allein das, ne, lenkt dich dermaßen ab, dass du dich nicht mehr auf Gott konzentrieren kannst. Ja. Und sein Herz wurde weggezogen von Gott. Du kannst es immer wieder sehen, weißt, du kannst es in Bewegungen sehen, du kannst es in Gemeinden sehen, du kannst es in Erweckungsbewegungen sehen. Gott gießt Segen aus. Und dann beginnen wir zu denken, ja, Gott hat uns so gesegnet, weil wir 1, 2, 3, 4 gemacht haben. Und wenn nur alle 1, 2, 3, 4 machen würden wie wir, dann wären sie auch so gesegnet. Ich sage, es gibt nur eine Haltung, die wirklich den Segen Gottes anzieht. Und es ist die, alles Herr bist du. Nichts habe ich zu bringen. Alles Herr bist du. Das ist die Haltung, die den Segen Gottes anzieht. Amen. Das war die Haltung, die ich empfunden habe in dieser Gemeinde in Norwegen, in dieser kleinen Gemeinde. Das war die Haltung und das hat diesen Lobpreis so kostbar gemacht. Das war die Haltung und ich möchte hier wirklich herausfordern, nicht, dass diese Haltung nicht in unserer Mitte ist, aber ich glaube, Gott möchte noch tiefer gehen. Gott möchte dann uns, vielleicht dich oder auch mich und den einen und den anderen, einfach dann neu einjustieren. Also, dass wir in dieser Haltung zu Gott kommen, ganz neu. Also, egal wie groß der Segen vielleicht ist, den Gott dir gegeben hat, egal wie schön das Haus ist, in dem du wohnst, egal wie toll der Job ist, den du hast, egal wie gesegnet deine Kinder sind, egal was für einen tollen Dienst du hast, der überall Begeisterung erzeugt und Leute werden berührt oder was auch immer. Ganz egal, er ruft uns auf an diesen Punkt. Also an diesem Punkt, glaube ich, wird Gott Erweckung für Europa freisetzen. Amen. Also das ist der Punkt der Erweckung. Deswegen habe ich vorher gesagt, das Gebäude hat mich ein bisschen an die Azusa Street erinnert, weil wenn ihr in der Glory Life Schule die letzten Wochen dabei wart, haben wir über die Azusa Street gelehrt und die Azusa Street ist genau auf dieser Basis letztendlich entstanden, wenn du es dir genau anschaust. Auf der Basis, ich sage mal, von zerbrochenen Herzen. Das heißt von Herzen, die sich bewusst waren, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und die aus diesem Herzenspunkt heraus Jesus angebetet haben. Also im Geist und in der Wahrheit. Also Hebräer 13, Vers 15 sagt, durch Jesus nun, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Weißt du, manchmal ist es ein Opfer, dass du Gott lobst, weil du dich nicht danach fühlst, weil du das Gegenteil empfindest. Aber es ist ein Opfer des Lobes und er sagt, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen oder preisen. Weißt du, damit bahnst du einen Weg für die Liebe des Vaters. Psalm 50, 23 sagt auch, wer Dank opfert, der bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Anbetung im Geist und in der Wahrheit bahnt einen Weg für die Berührung des Vaters. Halleluja. Und dann noch ein Punkt, der auch sich aus Johannes 14 ergibt, der die Liebe des Vaters anzieht, ist ganz einfach. Ich habe es vorher gelesen. Er sagt hier zum einen, oder ich lese Vers 23, wo es heißt, wenn jemand mich liebt, sagt Jesus, so wird er mein Wort halten. Oder Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Mit anderen Worten, Gehorsam ist Liebe. Amen. Und Gehorsam, ein gehorsames Herz Gott gegenüber, seinem Wort gegenüber, zieht die Liebe des Vaters an. Weißt du, glaubt niemand, der sagt, ja, ich liebe Jesus, aber was in seinem Wort steht und was mir da gesagt ist, das interessiert mich nicht. Und das war vor 2000 Jahren, das mag ganz nett sein, das mag ganz schön sein, aber heute ist das veraltet. Aber ich liebe trotzdem Jesus. Weißt du, das ist ein Geist der Verführung, der teilweise auch in den Leib Christi an manchen Stellen reinkommt. Wo Leute sagen, ja, ich liebe doch Jesus, aber ich kann doch trotzdem dies und jenes und so weiter tun, obwohl es ganz klar im Wort Gottes steht, dass du es eben nicht tun kannst, wenn du in Jesus bleiben willst. Amen. Ich sage dir, glaub ihnen kein Wort. Glaub ihnen kein Wort. Wer sagt, ich liebe Jesus, aber ich halte sein Wort nicht, vergiss es. Jesus sagt, wer mein Wort hat und es hält, der ist es, der mich liebt. Amen. Wer mein Wort bewahrt, der ist es, der mich liebt. Du kannst Jesus nicht lieben und sein Wort verachten. Du kannst Jesus nicht lieben und sein Wort versuchen, theologisch wegzuerklären und zu sagen, ja, das war im ersten Jahrhundert nach Christus, aber nicht im 21. Jahrhundert. Vergiss es. Amen, vergiss es. Mit der Liebe ist es nicht weit her. Das ist eine eingebildete Liebe, die berührt das Herz des Vaters in keiner Weise. Aber wenn du sagst, okay, ich liebe Jesus und deswegen tue ich sein Wort, auch wenn es mir vielleicht nicht immer an jedem Punkt immer leicht fällt, aber ich tue sein Wort, ich gehorche auch dem, was er mir persönlich sagt. Ja? Wenn er dir persönlich sagt, ja, hab täglich eine Zeit des Gebetes, dann gehorche ich dem, weil ich ihn liebe. Also du kannst nicht auf die Dauer Jesus lieben und permanent nicht das machen, was er dir sagt. Oder sagst du dir, hey, geh in den Dienst oder fang irgendwo an, mir zu dienen. Hilf dabei, die Gemeinde Jesu aufzubauen. Oder erzähl dieser und jener Person von Jesus. Und du tust es einfach nie. Und bist nicht gehorsam, dann kannst du dem Vater nicht erzählen, dass du Jesus liebst. Der merkt es von Weitem, was Sache ist. Aber es berührt sein Herz, wenn du dem Wort Gottes, dem Wort von Jesus, dem, was der Heilige Geist dir sagt, gehorsam bist, auch wenn es vielleicht einen Preis kostet. Amen. Jesus hat es den höchsten Preis gekostet, dem Vater gehorsam zu sein. Den Preis müssen wir alle nicht mehr bezahlen. Preis den Herrn, den hat er bezahlt. Aber es hat ihn den höchsten Preis gekostet, dem Vater gehorsam zu sein. Aber ich sag dir was, dieser Gehorsam hat die Liebe des Vaters angezogen. Also ich glaube, dass es diese Bewegung des Herzens des Vaters war über den Gehorsam von Jesus unter anderem, der am Kreuz dieses Erdbeben bewirkt hat und den Vorhang hat zerreißen lassen und die Finsternis gebracht hat und so weiter. Weißt du, das war die Reaktion des Vaters. Der ganze Himmel hat reagiert auf dieses Liebesopfer von Jesus, auf diesen Gehorsam des Sohnes. Ich sag dir, der ganze Himmel reagiert, wenn du Gott gehorsam bist. Oder wenn er dir ein Wort der Erkenntnis gibt und du sagst, ja, das war nur so ein ganz kleines Wort, ich weiß gar nicht, ob es echt ist. Aber du handelst trotzdem danach, im Glauben, weißt du, Gott wird mit dir sein, der Vater wird mit dir sein. Oder diskutierst du es weg und sagst, nee, ja, ich will mich ja nicht lächerlich machen, es soll ja nicht peinlich sein oder wie auch immer, wenn ich jetzt der Person sage, hey, könnte es sein, dass sie dies oder jene Schmerzen haben oder dieses oder jenes haben. Ja, und ich will mich ja nicht lächerlich machen. Also, das zieht die Liebe des Vaters nicht an. Aber es zieht die Liebe des Vaters an, wenn du ihm gehorchst. Und es zieht auch die Liebe des Vaters an, wenn du einen Fehler machst, dass du dann einfach um Vergebung bittest und sagst, okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich gehe einfach weiter und ich lerne weiter und ich tue es wieder und ich gebe wieder ein Wort weiter und ich verkündige wieder das Evangelium und ich lege wieder den Kranken die Hände auf. Es zieht das Herz des Vaters an. Amen. Halleluja. Gebet, das ist der letzte Punkt. Gebet zieht das Herz des Vaters an. Gebet ist ein Ausdruck der Liebe. Das hat er ja gesagt, hier in Vers 13. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Ja, mit anderen Worten, es zieht die Liebe des Vaters an, wenn du betest für Menschen oder für Dinge, was auch immer. Auch gerade für Menschen. Das war für mich gerade da in dieser Gemeinde in Norwegen, war so beeindruckend, weil ich dachte so, während ich den Leuten gebetet habe, dachte ich, wow, da ist so eine Präzision in der Berührung Gottes bei jedem Einzelnen, wie einfach die Worte, die kamen, so, ich habe es einfach gespürt, es war so alles auf den Punkt. Und hinterher hatte ich letztendlich auch die Erklärung, wo ich dann gehört habe von einem von diesen Leitern, wo er dann gesagt hat, ja, gerade die, zum Beispiel diese, Für einen Mann habe ich gebetet, der sah so richtig tough aus, wie so ein Biker oder wie auch immer. Und für den habe ich gebetet, und da kam das irgendwie so, dass Gott die Mauern einreißt und so weiter. Und dann fing dieser taffe Typ fing total an zu weinen und so weiter und so fort. Ne? Und ich dachte so, ja, super. Und hinterher erzählte mir dann einer dieser Leiter, der mich gefahren hat, erzählte mir und sagt, ja, für den Mann haben wir schon so gebetet, dass Gottes Liebe ihn berührt. Und er weiß genau, weil das war einer, der war als Pastorenkind, glaube ich, aufgewachsen, und aber abgefallen vom Herrn und hart geworden aufgrund von Sachen, die er erlebt hat in der Gemeinde, total verhärtet im Herzen. Und er hat es selber, und ich hatte für ihn so prophetisch gesprochen, hat gesagt, die Mauern fallen und so, oder so ähnlich, und der Vater nimmt die Mauern runter. Und er hat mir dann gesagt, ja, genau das haben wir für ihn gebetet, dass die Mauern fallen. Und da wurde mir klar, hey, vieles von dem, was an dem Morgen passiert ist im Leben der Einzelnen, war eine Antwort auf die Gebete der Leiter für diese Menschen. Kannst du sehen? Weißt du, wenn wir auch als Leiter, wenn du Glory House Leiter bist zum Beispiel, oder wenn du in einem Dienstbereich Leiter bist, wenn du für die Leute, die Gott dir anvertraut hat, betest, auch wenn du kein Leiter bist, wenn du für Menschen, die Gott dir aufs Herz legt, betest, dann bereitest du den Weg dafür, dass die Liebe des Vaters sie berühren kann. Amen. Denk nie zu gering davon. Denk nicht davon, ja, ja, okay, den muss halt die Liebe des Vaters noch berühren, ja, ja, wissen wir. Nein, bete dafür. Gebet zieht die Liebe des Vaters an. Bete konkret dafür, bete entschieden dafür. Mir wurde bewusst, hey, es war eine kleine Gemeinde, aber die hatten so ein Leitungsteam. Und dieses Leitungsteam hat wirklich für jeden in dieser Gemeinde gebetet. Persönlich. Die hatten die voll auf dem Schirm. Ja? Und deswegen konnte Gott sie so berühren. Verstehst du? Gebet hat Macht. Amen. Gebet zieht die Liebe des Vaters an. Halleluja. Preist den Herrn. Zusammenfassend können wir sagen, Matthäus 22, Vers 37 hat Jesus gesagt, was ist das entscheidende Gebot? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit all deinem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Mit anderen Worten, das ist das Gebot von Jesus, dem wir über allen anderen Geboten gehorsam sein müssen. Und wenn wir diesem Gebot gehorsam sind, dann werden wir die Liebe des Vaters anziehen. Amen. Und es drückt sich aus in unserer Anbetung, wo wir ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele anbeten. Jenseits von unseren Umständen, jenseits von unseren Befindlichkeiten. Wo wir tun, was er uns sagt. Wo wir uns an seinem Wort ausrichten. Wo wir ein gehorsames Herz kultivieren. Und wo wir in dieser Herzenshaltung von geistlicher Armut wirklich ihm dienen und ihn anbeten und zu ihm kommen. Ja. Halleluja. Ein reines, kindliches, einfaches Herz. Herr, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre mir mein Herz, kannst du beten. Ja. David hat gesagt, gib mir, oh Gott, ein reines Herz. Schaffe, so hat er gesagt, schaffe in mir, oh Gott, ein reines Herz. und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Also auch diese Beständigkeit da drin. Das ist auch ein Ausdruck der Liebe. Es ist das eine, weißt du, begeistert zu sein von Jesus mal einen Moment und zu sagen, wow, super, ich liebe dich, ich liebe dich. Wow, ich habe gerade ein Wunder erlebt. Ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich. Das ist super und das ist der Anfang. Aber ich sage dir, in dieser Beständigkeit, dann, wenn du Wunder erlebst, ihn zu lieben und ihn anzubeten und dann, wenn du scheinbar kein Wunder erlebst und du vielleicht denkst, warum bricht es nicht durch und was ist da los und was ist das Sache und du betest ihn trotzdem an und du betest ihn weiter an. Weißt du, dann ist diese Beständigkeit, dann ist dieser beständige Geist und ich sag dir, dieser beständige Geist der Liebe zieht die Liebe des Vaters in dein Leben. Also der Vater im Himmel, der schaut auf dich und sagt, wow, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich habe Gefallen an dir, ich möchte dir begegnen, ich möchte dir dienen, ich möchte dich mit Segen überschütten. Weißt du, du kannst dich gar nicht retten vor dem Segen des Vaters, wenn dein Herz ihn anzieht. Das ist so. Und dann wirst du wieder aufpassen müssen, dass du nicht wie Salomo wirst vor lauter Segen, dass dein Herz wieder wegkommt. Ja, das ist die Herausforderung, die Gott uns immer wieder gibt. Amen. Aber weißt du, er will dich mit mehr Segen überschütten. Und ich glaube, in Deutschland und in Europa insgesamt, wir brauchen dringend noch viel mehr Segen vom Vater. Und ich sage dir was, ich glaube, Gott will diesen Segen in dieser Zeit ausgießen. Es ist schon da, es hat schon begonnen. Weißt du, die Menschen, ich habe es ja gesehen, auch jetzt wieder in Norwegen, weißt du, überall sind die Menschen heiß. Nicht nur hier bei uns, nicht nur bei Glory Life, sondern überall sind Menschen heiß und Menschen hungrig. Und strecken sich aus und werden jetzt erweckt in dieser Zeit und erkennen, hey, es ist die Zeit für Europa. Es ist die Zeit für Deutschland, Österreich, Schweiz. Es ist die Zeit für Europa. Halleluja. Der Vater will uns berühren. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Lasst uns zusammen aufstehen. Halleluja. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen, das komplette Lobpreisteam. Und lasst uns wirklich unser Herz zu Jesus hochheben, aufsteigen lassen. Lass uns ihn lieben, lass uns ihm unsere Liebe ausdrücken. Oh Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Und wir danken dir für deinen wunderbaren, kostbaren Plan der Liebe, Herr, der so unendlich einfach ist letztendlich. Es ist einfach, wir in Jesus und in Jesus im Vater. In dieser Liebesumarmung, in dieser Liebeseinheit. Und so wie die Liebe unseres Herzens zu ihm fließt, so fließt seine Liebe zu uns. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns hilfst, Jesus zu lieben, Herr. Dass du uns hilfst, dass du uns lehrst, noch mehr Jesus zu lieben, Herr. Jesus zu lieben in einer Weise, wie es das Herz des Vaters berührt und bewegt, Herr. Hilf uns, ihn anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Hilf uns, gehorsam zu sein, Herr. Hilf uns, nicht auf uns selber zu schauen, sondern unseren Blick auf ihn zu richten, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Gerade jetzt schließ mal deine Augen und schau einfach mal zum Himmel. Einfach als nicht, dass Jesus nicht auch in dir wäre, aber einfach als ein Zeichen, ja, dass du dich auf ihn ausrichtest. Jesus, hier sind wir, Herr, und wir erkennen, Herr, wir haben nichts zu bringen, Herr, aus uns selber. Wir haben keine Errungenschaften, auf die wir stolz sein könnten, Herr. Wir haben, wenn es irgendetwas Gutes gibt in unserem Leben, wenn es irgendeinen Segen gibt in unserem Leben, der hervorgekommen ist, dann haben wir ihn von dir empfangen und wir haben ihn uns nicht verdient, Herr. Und wenn es vielleicht momentan nicht viel im Sichtbaren gibt, worauf oder wo wir sagen können, dass es ein Segen von dir ist, dann umso mehr sind wir uns dessen bewusst, Herr. Nichts haben wir zu bringen, Herr. Alles, Herr, bist du. Wir schauen auf dich, Jesus. Wir schauen auf dich, Jesus. Und wir beten dich an. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte dich einfach einladen mit einem Lied. Ich habe Irina ein Lied gesagt, das ihr auch kennt, das heißt 1000 Generations, die vor ihm knien und ihn anbeten. Und ich möchte euch einfach die Gelegenheit geben, ihn anzubeten. Und wir wollen einfach mit diesem Lied unsere Liebe zum Vater ausdrücken. Und ich glaube, dass der Vater heute Morgen in mächtiger Weise sich ausgießen möchte Menschen berühren möchte, auch Durchbrüche im Leben von Menschen schenken möchte, Heilung, Befreiung, auch innere Heilung, was auch immer, Herzensveränderung, Buße, Umkehr, was auch immer notwendig ist, er möchte das schenken. Aber lass uns zuerst das Herz Gottes berühren mit unserem Lobpreis, mit unserer Anbetung. Halleluja. Und ich lade euch ein, wenn ihr mögt, ihr dürft gerne auch nach vorne kommen, wir tun das Pult nach oben, dann ist hier Platz, ich gehe auch nach oben. Und dann lasst uns einfach ihn anbeten. Lasst uns einfach ihm die Ehre geben. Lasst uns einfach Jesus anbeten um seiner selbst willen, weil er würdig ist, weil er es wert ist. Egal, weißt du, was gerade in deinem Leben ist, richte deinen Blick einfach über all das, was du im Sichtbaren siehst, momentan hinaus und schau auf ihn. Schau auf ihn. Lass uns ihn anbeten. Halleluja, Jesus. Tausend Generationen knien in Anbetung, sie singen alle Ehre sei dem Herrn. Und wer uns schon vorausgeht und wer noch glauben wird, sie singen alle Ehre sei dem Herrn. Dein Name ist höher, dein Name Thank you. ihm deine Liebe an. Einfach mit den Worten deines Herzens, Jesus. Wir wollen dir einfach sagen, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Für alles, was du für uns getan hast, Herr. Wir lieben dich, Herr. Für jeden Segen, Herr, den du uns geschenkt hast. Aber wir lieben dich noch viel mehr. Um deiner selbst willen. Wir lieben dich, Jesus. Weil du in den Tod gegangen bist für uns, Herr. Wir lieben dich, Herr, weil du ja gesagt hast in Gethsemane. Weil du ja gesagt hast, Herr, zu dem Leiden, Herr. Weil du ja gesagt hast, Herr, zu dem Opfer. Oh, wir lieben dich, Jesus, weil du ja gesagt hast zu dem Kreuz. Deine Liebe fließt, sie fließt vom Kreuz in unser Leben, Herr. Du hast uns zuerst geliebt, Herr. Deshalb können wir dich lieben, Jesus. Und dich anbeten, Herr, weil du uns zuerst geliebt hast. Weil du den Weg frei gemacht hast. Weil du ans Kreuz gegangen bist, Herr, und weil du geschrien hast, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deshalb können wir wissen, dass wir niemals mehr verlassen sein werden. Niemals verlassen sein werden von Gott. Niemals. Und in jeder Situation und in jedem Umstand können wir dich anbeten. Können dich anbeten über unseren Umständen, über den Mächten und den Gewalten, über all dem, was hier auf der Erde passiert. Wir können dich anbeten. Wir können dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und dir unser Vertrauen zum Ausdruck bringen. Hab einfach diese Zeit mit deinem Vater und mit Jesus. Lass dich lieben. Deine Liebe hat sein Herz berührt. Dein Lobpreis hat sein Herz berührt. dein Lobpreis hat sein Herz berührt und berührt sein Herz. Sein Herz berühren. Und er sagt zu dir, ich habe dich je und je geliebt, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens war ich da mit meiner Liebe. Und deshalb habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade und Güte. Begegnung mit dem Vater, wo die Liebe fließt, wo die Liebe fließt. Hab einfach diese Zeit, egal was, wo du gerade bist, hab einfach diese Zeit gerade jetzt, wo du diese Liebesumarmung mit dem Vater spürst. Du bist in Jesus hineinversetzt in die Dreieinigkeit durch ihn. Er hat die Wohnung dort für dich bereitet. Er hat dich mitgenommen durch den Heiligen Geist. Er hat dich mit sich zum Vater genommen. Und dort ist diese Liebesumarmung. Dort ist diese Liebesumarmung. Ich finde, wie der Vater geradezu sagt, ich bin wirklich verrückt nach dir. Ich bin verrückt nach dir. Ich liebe dich mit einer leidenschaftlichen, ewigen Liebe. Ich liebe dich, meine Tochter. Tochterzeit. Papa, Tochterzeit. Und Papa, Sohnzeit. Papa, Sohnzeit. Jesus, wenn wir dich sehen, sehen wir den Vater. Danke, dass du uns den Vater gezeigt hast. Es genügt uns. Darin ist alles, was wir brauchen. Jeder Durchbruch, jede Gunst, jedes Wunder. Halleluja, Halleluja, du. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für diese Papa-Tochter-Zeit gerade jetzt. Danke. Danke, Vater. Oh, ich danke dir, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, hab einfach diese Zeit in ihm. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich glaube, dass der Vater dir in einer neuen Weise ein Herz für Gebet für bestimmte Menschen gibt. Und er wird dir bestimmte Menschen aufs Herz legen. Und du wirst erleben, wie sie verwandelt werden durch deine Gebete. Er macht Raum dafür in deinem Herzen, er macht Raum dafür in deinem Leben. Und deine Gebete werden sie verwandeln. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich. Auch wenn du über Livestream zuschaust, Liebe des Vaters berührt dich, egal wo du auch hier im Raum bist oder über Livestream. Jeder auch. Wenn du in der letzten Reihe sitzt hier, der Vater berührt dich. Und wenn du sagst ja, also wenn du über Livestream zuschaust, ich empfehle dir gerade jetzt, dich nicht ablenken zu lassen. Sondern nimm einfach mal deine Hand und halt sie gegen den Bildschirm. Und ich bete jetzt über dir und ich danke dir, Vater, dass diese Berührung vom Vater, von seiner Liebe, dass diese Berührung vom Herzen Gottes, gerade jetzt über Livestream, jeden, der jetzt seine Hand zum Bildschirm ausgestreckt hat, erfasst in dem Namen von Jesus. Danke dir dafür, Vater. Danke dir dafür, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Du kannst uns gerne eine E-Mail schreiben, wenn du über Livestream zuschaust, wenn du merkst, die Liebe des Vaters hat dich berührt. Da ist Durchbruch in der Liebe des Vaters. Jemand ist hierher gekommen heute Morgen, du bist hier im Raum und du bist hierher gekommen, weil du gesagt hast, ich möchte hier mir heute Morgen die Hände auflegen lassen wegen einer Situation, körperlichen Situation von Krankheit. Aber ich habe ein Wort vom Vater für dich, gerade jetzt. Streck dich aus nach dem Herzen des Vaters und er berührt dich, gerade jetzt, auch ohne Handauflegung. Er berührt deinen Körper gerade jetzt und da ist diese heilende Kraft, die jetzt durch deinen Körper fließt, vom Vater selber. Das ist nicht menschliche Kraft, nicht menschliches Heer, sondern es ist sein Geist. Und in dem Namen Jesus befehle ich deinen Körper in die Ordnung Gottes, jede einzelne Körperzelle, durchdrungen von der Ordnung des Vaters im Himmel, durchdrungen von seiner Liebe. Jedes Organ in dem Namen Jesus, das Blut, der ganze Blutkreislauf, durchdrungen von der Liebe des Vaters in dem Namen Jesus. Danke, Herr, für deine göttliche Ordnung in diesem Körper. Jesu Namen. Danke, Vater, für deine heilende Berührung. Oh, jemand anders ist auch hier und du hast starke seelische Probleme und es ist tatsächlich so, dass du in letzter Zeit, du hast wie auch öfters gesagt, oh, ich weiß nicht, vielleicht werde ich noch verrückt. So. Ich weiß nicht, ob das laut ausgesprochen hast, aber vielleicht innerlich. Und weil einfach wirklich das so bedrängend ist. Aber die Liebe des Vaters ist hier heute Morgen. Und auch da, ich sag dir, egal wo du bist, streck dich einfach aus in seine Liebe hinein. Und ohne, dass ein Mensch dir die Hand auflegt, legt Gott dir die Hand auf. Ja, da kommt es. Da kommt es. Da kommt es. Danke, Vater, dass du wäschst durch die Seele, Herr. Danke, Vater, dass du wäschst durch die Seele hindurch, Herr, und dass diese Seele in die göttliche Ordnung kommt und alles, was nicht in der Ordnung Gottes war, kommt jetzt in die Ordnung Gottes in dieser Seele. Jeder Gedanke beugt sich unter den Gehorsam gegen Christus jetzt. Jeder Gedanke und jedes Gefühl kommt in Einordnung unter den Vater und unter seine Liebe. In Jesu Namen. Danke dafür, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist. So, Jesus ist hier. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast jetzt noch immer dieses Empfinden, dass du wie getrennt bist, immer noch von Gott, vom Vater, von dieser Liebe, dann möchte ich jetzt für dich persönlich beten und dir auch die Hände auflegen. Wenn du jetzt noch immer dieses Empfinden hast, ich bin getrennt von Gott. Weißt du, Johannes 1,12 sagt, so viele aber Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Vielleicht hast du noch nie ganz bewusst Jesus in dein Herz aufgenommen. Weißt du, er ist der Schlüssel, um in die Liebe des Vaters zu kommen. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich mit dir und für dich beten, jetzt ganz persönlich. Vielleicht ist es auch so, dass du mal Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, vielleicht als Kind oder als Jugendlicher oder irgendwann, aber du bist wieder davon weggekommen. Vielleicht bist du sogar in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen, aber du bist wieder davon weggekommen. Vielleicht hast du Anstoß genommen und du bist weggekommen von dieser Liebe. Heute klopft Jesus neu an deine Tür und er sagt, wer die Tür auftut, zu dem werde ich hineinkommen und das Mahl mit ihm halten. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch mit dir und persönlich für dich beten. Und das Dritte, wenn du hier bist heute Morgen, und du weißt, da ist eine konkrete Sünde in meinem Leben, die mich trennt von Gott und du bist sie bisher nicht losgeworden und es steht immer noch wie zwischen dir. Du kommst das selber irgendwie wie nicht durch. Obwohl das Wort ja sagt, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber irgendwie bist du da nicht durchgedrungen und deswegen ist es wie eine Trennung zwischen dir und Gott. Wenn eins dieser drei Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, auf dich zutrifft, dann möchte ich jetzt an der Stelle im Gottesdienst persönlich mit dir und für dich beten. Wenn du über Livestream zuschaust, nehmen wir dich mit rein. Aber wenn du hier live vor Ort bist, dann möchte ich dir einfach kurz bitten, wen betrifft es? Streck einfach kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Und du sagst, jawohl, ich möchte mit dir und für dich beten. Danke für deine Hand, ist noch jemand da? Danke für deine Hand, ist noch jemand da? Ich sehe, deine Hand ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt, dass du da für mich und mit mir betest. Dann streck einfach noch deine Hand aus. Ist da noch jemand da? Ich habe die Hände gesehen, ja, die Hand auch, ja, super. Ich habe eure Hände gesehen. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das, dass du da jetzt mit mir und für mich betest. Ich möchte wirklich an diesem Punkt der geistlichen Armut zu Jesus kommen und ihn aufnehmen und empfangen, das, was er für mich hat, sein neues Leben. Halleluja. Halleluja. Alle, die ihre Hände gehoben haben, gerade jetzt und auch wenn du deine Hand nicht gehoben hast, aber du spürst, es ist für mich. Ich möchte mit dir und für dich beten. Ich möchte dir auch persönlich die Hand auflegen. Komm einfach ganz schnell jetzt hier zu mir nach vorne. Und wir werden hier vorne beten, werden es hier vorne festmachen. Komm einfach nach vorne. Herzlich willkommen. Komm einfach nach vorne. Jeder, der seine Hand gehoben hat, komm einfach nach vorne. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Donato, wow, das Geschenk, der Geschenkte. Halleluja, der von Gott Geschenkte. Amen, Amen. Halleluja, herzlich willkommen. Wie heißt du? Matthias. Halleluja, komm ruhig noch ein bisschen näher, wenn es geht. Ja. Halleluja, herzlich willkommen. Halleluja. Da war noch jemand, der sich gemeldet hatte. Komm einfach nach vorne, wenn dich das betrifft. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Sabine. Herzlich willkommen. Gebt mal Jesus mal einen Applaus für das, was er tut. Wenn du noch hier vorne sein solltest, du hattest dich vielleicht gemeldet oder auch nicht gemeldet, aber du spürst, dass du hier vorne sein solltest und du möchtest das jetzt festmachen, komm einfach noch dazu. Wenn du über Livestream schaust, wir nehmen dich mit rein. Ich werde jetzt einfach ein Gebet laut vorsprechen und ihr, die hier vorne seid und auch jeder über Livestream und auch ihr im Raum, der es mitsprechen möchte, sprecht es mir einfach laut nach. Mit diesem Gebet machen wir fest, dass wir Jesus willkommen heißen in unserem Leben, weil er ist der Schlüssel zum Vater. Und dann werde ich im Anschluss, wenn wir das Gebet zusammen gesprochen haben, werde ich euch die Hand auflegen und es freisetzen in eurem Leben. Weil der Vater und Jesus werden kommen und Wohnung bei euch machen und ihr werdet nie wieder getrennt sein von ihm. Halleluja. Lasst uns einfach alle unsere Augen schließen und lasst uns Folgendes zusammen sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. So sehr liebst, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Für mich. Jesus, ich danke dir, dass du Ja gesagt hast zum Weg ans Kreuz und dass du am Kreuz gestorben bist für meine Sünde, als Sünder für mich. Stellvertretend. Und ich danke dir, Jesus, dass du auferstanden bist aus den Toten, gerechtfertigt vom Vater, stellvertretend für mich, sodass ich neues Leben haben kann. Und danke, dass du aufgefahren bist in den Himmel, Jesus, in die Herrlichkeit. Und deinen Geist gesandt hast auf die Erde, um mich mit dir hinaufzunehmen in die Herrlichkeit des Vaters und damit in seine Liebe. Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich gesündigt habe. Jesus, wo ich getrennt war von dir. Es tut mir leid. Heute kehre ich um und ich komme zu dir, Jesus. Und ich empfange deine Erlösung und dein neues Leben durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Jetzt, die hier vorne seid, ihr dürft eure Augen geschlossen halten. Die im Raum sind, streckt einfach eure Hände aus zu denen, die vorne sind. Betet mit für sie. Ja? Euer Gebet hat Macht. Was immer wir den Vater bitten im Namen Jesus, das wird passieren. Und ich bete jetzt einmal für diejenigen, die hier vorne sind und lege ihnen die Hand auf. Danke, Vater, für Matthias, Herr. Danke, Herr, dass du gerade jetzt ihn ganz neu mit dir, Jesus, nimmst. Herr. Er hat dich aufgenommen. Und du sagst, im Wort Gottes, wer dich aufnimmt, dem gibst du die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und so danke ich dir, Jesus, dass du Matthias gerade jetzt mit dir nimmst zum Vater und ihn dem Vater präsentierst und sagst, Matthias gehört zu mir. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass jetzt die Berührung deiner Liebe in Matthias Leben kommt. Nicht nur eine Berührung, Herr, sondern der Geist der Liebe, Herr, der Heilige Geist. Fülle ihn mit dir selber, Vater, durch den Heiligen Geist. Nimm Wohnung in ihm, Vater, mit Jesus, im Heiligen Geist in ihm jetzt. In Jesu Namen. Und nichts und niemand kann ihn mehr trennen von deiner Liebe, Herr. Nichts und niemand. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen kostbaren Sohn Gottes, Herr. Danke, dass du ihn heute zu dir gezogen hast. Aus dem Herzen deiner Liebe heraus, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du ihn vor dem Vater bekennst jetzt, Herr, als einen deiner Kinder, Herr. In Jesus ist er dein geliebter Sohn. Und du hast Gefallen an ihm gefunden, Herr. Und von heute an, Herr, kommt die Gunst des Vaters, die Gunst Gottes über sein Leben. Und indem er sich ausrichtet auf dich, Jesus, wird er erleben, wie die Liebe des Vaters in sein Leben gezogen wird. Und wie er das, deine Kraft, die Kraft der Auferstehung, mächtig erlebt hat. Von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit, vollkommene Freiheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, danke, Jesus, für diesen Geist der Freiheit, Herr. Danke, Jesus, Herr. Du hast gesagt in deinem Wort, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, Herr. Und ich danke dir, Herr, Herr, dass dein Wort des Fußes Leuchte ist, Herr, von meiner Schwester, Herr, dass dein Wort sie begleitet und lehrt und lenkt und ihr Klarheit gibt, Herr, über alles, was du ihr sagen möchtest, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du sie führst und leitest durch dein Wort, Herr. Und dass du sie lehrst durch dein Wort, Herr. Und dass dein Wort reichlich in ihrem Herzen wohnen wird, Herr. Und dass sie eine Frau des Wortes sein wird, Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater, füll sie, Heiliger Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Herr. Oh, Halleluja. Betet weiter für die, die hier vorne sind. Betet weiter. Euer Gebet hat Macht. Danke, Jesus. Für die Fülle des Heiligen Geistes, die gerade jetzt, Herr, diese kostbare Tochter Gottes erfüllt, Herr. Ja, du hast es gesagt, in dir, Jesus, sind wir zur Fülle gebracht, Herr. Und danke, Herr, dass es in dir keinen Mangel mehr gibt, Herr. Und du hast auch gesagt, wer zu dir kommt, Jesus, den wirst du nicht zurückstoßen, sondern im Gegenteil. Den wirst du beschenken, den wirst du erfüllen, den wirst du allen Mangel ausfüllen, Herr. So danke ich dir, Vater. Alles, was sie getrennt hatte von der Liebe des Vaters, ich erkläre es jetzt für null und nichtig, durch das Blut Jesu, dir ist vergeben. Siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. In Jesu Namen. Eine neue Schöpfung, neu gemacht, vollkommen neu gemacht. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für den Durchbruch deiner Liebe, Herr. Heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass du dich bewegst zu ihren Gunsten, gerade jetzt, Herr. Und dass du zu ihr sprichst, fürchte dich nicht. Oh, in dem Namen Jesus erkläre ich jeden Geist der Angst und der Furcht entmachtet über dir. Jeder Geist der Furcht, der dich getrennt hat und trennen wollte, auch von der Liebe des Vaters, sie erklären, jetzt wird zerbrochen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges werden dich mehr trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir, Herr. Und hinter euch sind jetzt noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die auch bereit sind, noch weiter auch für euch zu beten und mit euch zu beten. Und wenn ihr das möchtet, dann dürft ihr einfach mit ihnen noch kurz in den Gebetsraum, glaube ich, gehen. Oder? In den Gebetsraum? Ja, genau. In den Gebetsraum gehen und einfach noch mit ihnen beten, drüben im Gebetsraum, wenn ihr das möchtet. Und sie schenken euch auch noch was Kleines und nehmen ein bisschen Kontakt auf. Halleluja. Jesus liebt euch. Seid gesegnet. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Seid gesegnet. Halleluja. Genau, folgt ihnen einfach darüber in den Gebetsraum. Wir geben ihnen nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, ihr könnt das Pult wieder runterholen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ist es nicht wunderbar, was Gott tut? Amen. So schön in seiner Gegenwart zu sein. Ja? Oh, weißt du, im Haus des Vaters sind viele Wohnungen. Das heißt, so viele Wohnungen, dass es für jeden von uns hier in diesem Raum reicht. und dazu für jeden in deiner Familie und für jeden in deinem Arbeitsplatz und für jeden in deinem Umfeld und für jeden, stell dir vor, für jeden in ganz Deutschland, für jeden in ganz Europa sind genügend Wohnungen da. Herzlich willkommen in deiner Wohnung. Halleluja. Amen. Jesus hat dir den Schlüssel gegeben. Oh, Halleluja. Preist den Herrn. Wir werden jetzt im Anschluss an den Gottesdienst werden wir noch einen Empfang haben, Irina und ich, auch für alle die, die in den letzten Wochen oder Monaten neu zu Glory Life dazugekommen sind. Vielleicht bist du auch heute Morgen das erste Mal da. Wir wollen dich gerne kennenlernen. Wir werden uns wo treffen? Im Jugendgottesdienst? Ah, im Gebetsraum auch, im Gebetsraum. Treffen wir uns, also einfach durch die Tür durch und da links rum, da treffen wir uns, gibt es auch was zu trinken, zu knabbern und so weiter und wir wollen euch einfach gern kennenlernen und euch einfach ein bisschen was auch von uns mitteilen, auch hier über Glory Life erzählen und so weiter. Also seid einfach mit dabei bei diesem Empfang, wenn ihr jetzt neu in der letzten Zeit dazugekommen seid oder auch heute zum ersten Mal da seid. Außerdem gibt es dann im Anschluss an den Gottesdienst noch die Möglichkeit, sich persönlich dienen zu lassen vom Heilungsteam, sich hier Hände auflegen zu lassen. Markus 16, 17 sagt es, diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und du, der du über Livestream zuschaust, du hast die Möglichkeit, über die Hotline anzurufen, die dann nachher nochmal eingeblendet wird, die 07158175890, aber die wird nachher nochmal eingeblendet. Du kannst jetzt noch nicht anrufen, erst nach dem Schlusssegen. Ja? Okay, aber das, ich sag's dir schon mal an der Stelle. Und dann möchte ich euch auch ganz besonders an der Stelle einladen, jeden von euch hier und jeden, der über Livestream zuschaut. Nächstes Wochenende haben wir ein sehr, sehr wichtiges Wochenende. Die letzten Wochen habe ich eine Zeit lang habe ich gedacht, die Herrschaft der Söhne kommt jetzt bald und ich habe noch gar nicht irgendwie so gespürt, was der Heilige Geist vorhat und was er so tun will. Aber jetzt die letzten Tage habe ich plötzlich so einen Download gekriegt und so ein Empfinden, dass dieses Wochenende absolut strategisch vom Heiligen Geist geplant ist. Absolut. Weißt du, während Europa immer mehr erschüttert wird und auf weitere Erschütterungen zugeht, ist es so wichtig wie nie zuvor, dass die Söhne und Töchter Gottes lernen, ihre Position einzunehmen und wirklich zu herrschen im Geist. Und ich glaube auch, wir können keinen besseren Gast da haben nächste Woche als Boris Krisenko aus Kiew in der Ukraine, der, denke ich, jetzt in dieser Zeit ganz besonders stehen muss, wirklich als Sohn Gottes und mit seiner Gemeinde stehen muss. Er steht ja im Geist auch für die Ukraine. Und wir werden ihn hier haben und ich glaube, er kann uns einiges erzählen, was er die letzten 3 Jahre gelernt hat, wie man im Geist herrscht, wie man als Sohn und als Tochter Gottes herrscht. Und wir werden gelehrt werden und es wird eine ganz, ganz starke Zeit werden. Deswegen, wenn du noch nicht angemeldet bist, melde dich so schnell wie möglich an. Es ist Samstag, 10.30 Uhr geht es los, bis abends durch, 20 Uhr etwa. Natürlich Mittagspause ist klar, Kaffeepause und so weiter, aber genaue Zeiten kann ich da nicht sagen im Voraus. Du musst einfach den ganzen Tag da sein. Wir wollen es auch gar nicht unbedingt, dass es so, dass Leute nur zu einzelnen Veranstaltungen kommen, sondern wirklich der ganze Tag, weil das ist wie ein Guss. Ja? Da wirst du wirklich gelehrt und am Ende gehst du richtig stark hinaus. Ja? Und deswegen 10.30 Uhr sei dabei und Sonntagmorgen um 10 Uhr wird der Boris auch nochmal hier sein. Das ist dann der Abschluss dieses Aktivierungswochenendes. Sei dabei, buch eine Übernachtung, wenn du von weiter her kommst und sei dabei. Nächstes Wochenende. Das wird eine gewaltige strategische Zeit, ich glaube, für den ganzen deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus für Europa. Amen. Also, nutzt die Gelegenheit, das wird Hammer. Preist den Herrn. Okay, jetzt an der Stelle möchte ich dir die Gelegenheit geben, ein Saatkorn einzulegen und zu geben, hinein in diesen Boden. Ich habe es letzte Woche in Norwegen habe ich's gepredigt am Samstagabend und habe gesagt, was ist besser, ein Konsument zu sein beim Aldi oder ein Aktionär zu sein vom Aldi? Ja, als Beispiel oder nimm BASF oder keine Ahnung was. Was ist besser, ein Konsument zu sein oder ein Aktionär zu sein? Ein Konsument zu sein ist gut, du empfängst etwas, du bezahlst dafür und es ist gut. Es ist ja gut, dass es zum Beispiel ein Geschäft wie Aldi oder Lidl oder wen auch immer, ich will jetzt keine Werbung machen, aber dass es solche Geschäfte gibt, wo du einkaufen kannst und Sachen bekommst und es ist gut, ein Konsument zu sein. Aber ich sag dir was, wenn du so richtig teilhaben willst am Erfolg eines Unternehmens, dann empfehle ich dir, ein Aktionär zu sein. Das ist noch besser. Ja, und ein Aktionär kannst du nicht nur sein in Unternehmen, in weltlichen Unternehmen, sondern Gott lädt dich ein, ein Aktionär seines Reiches zu sein, ein Teilhaber zu sein. Also Gott arbeitet in besonderer Weise mit den Teilhabern zusammen. Paulus hat es an die Philipper geschrieben und hat gesagt, ihr wart Teilhaber an meinem Dienst. Ja, das waren nicht nur Leute, die mal so gesagt haben, okay, geben wir halt mal einen Groschen oder so, damit er irgendwie seine Fahrtkosten bezahlen kann oder so, sondern das waren Leute, die Teil hatten an dem Dienst. Und Gott lädt dich ein, wirklich ein Teilhaber zu sein an dem, was Gott tut in dieser Zeit. Und das kannst du natürlich sein, indem du sowieso, wenn du hier zur Gemeinde gehörst, regelmäßig deinen Zehnten gibst, dann bist du ein Teilhaber. Aber du bist auch ein Teilhaber, wenn du einfach vom Heiligen Geist geleitet bist, gehorsam bist auf das, was er dir sagt, auch über den Zehnten hinaus, spezifisch an so einem Sonntagmorgen. Und du sagst einfach, Heiliger Geist, wie möchtest du, dass ich ein Teilhaber bin an dem, was du tust. Ja, es ist okay, wenn du sagst, ja, ich bin eigentlich mehr so als Konsument da, ist auch okay, dann gib als Konsument, ist auch in Ordnung, bist darin auch gesegnet. Aber wenn du sagst, nein, ich möchte ein Teilhaber sein, dann gib als Teilhaber und dann frag den Heiligen Geist, was möchtest du, dass ich gebe, was möchtest du, dass ich sähe als ein Teilhaber. Okay, also frag den Heiligen Geist, wenn er dir einen Betrag zeigt, den du nicht dabei hast hier vor Ort, dann hast du die Möglichkeit, unter deinem Stuhl eine Verpflichtungserklärung zu nehmen, die auszufüllen, die eine Hälfte in den Eimer reinzutun, als Zeichen, dass du gegeben hast, die andere Hälfte mit der Kontonummer drauf, nimmst du mit nach Hause und überweist einfach in den nächsten Tagen, dann bist du so ein Teilhaber. Wenn du in bar geben möchtest, darfst du in bar geben, dann bist du ebenfalls ein Teilhaber. Wenn du über Livestream zuschaust und du sagst, jawohl, ich möchte ein Teilhaber sein oder auch ein Konsument, ist auch in Ordnung, dann je nachdem, mit welchem Bewusstsein du gibst, wie gesagt, ich empfehle, ein Teilhaber zu sein, dann kannst du überweisen, per PayPal geben oder per Kreditkarte. Ja, tu einfach das, was dir der Heilige Geist aufs Herz legt. Und jetzt geht man hier vor Ort die Eimer durch und dann könnt ihr auch über online könnt die Möglichkeit nutzen, die eingeblendet werden. Hier vor Ort könnt ihr die Eimer nutzen für euer Geben. Und während wir geben, möchte ich euch ganz kurz noch ein paar wunderbare Zeugnisse vorlesen. Ich bin ein bisschen hinterher mit Zeugnissen. Wir haben so viele wunderbare Zeugnisse, ich komme gar nicht dazu, sie alle vorzulesen. Aber ich möchte hier eins vorlesen von einer Online-Zuschauerin hier, die in Chemnitz wohnt, also in Ostdeutschland, und online zuschaut. Und sie sagt, oder normalerweise online zuschaut. So, sie sagt, wir möchten euch ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr alle Online-Zuschauer immer wieder so herzlich eingeladen habt, zu euch nach Filderstadt zu kommen. Also hiermit laden wir dich ein, nach Filderstadt zu kommen, wenn du Online-Zuschauer bist, wirklich das mal möglich zu machen, selbst wenn du aus Chemnitz kommst. Und so schreibt sie, so haben wir euch vor einigen Wochen besucht, also aus Chemnitz sind sie hierher gefahren und sind in eurem Gottesdienst überreich beschenkt worden. Danke Irina, dass wir im Anschluss daran noch zusammen reden und beten konnten. Ich hatte eine doppelte Skoliose. Auf dem Weg zurück zum Auto habe ich gespürt, dass Jesus mich geheilt hat. Wir sind Gott auch so dankbar, dass er uns wieder neu mit seiner Vaterliebe erfüllt hat, die wir nun an unsere Mitmenschen hier in Chemnitz gerne weitergeben. Ein herzliches Dankeschön an das gesamte Glory Life Team für euren Dienst. Ihr seid ein Segen für unser Land. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? So ein Segen, solche Zeugnisse. Halleluja. Hier haben wir Glory House Wildflecken, dort in der Apotheke, wo sie sich treffen, haben sie für den Schwiegersohn einer Teilnehmerin im Glory House gebetet, der einen Tumor am 12-Fingerdarm hatte. Bei der Voruntersuchung zur OP, also er sollte operativ entfernt werden, war der Tumor verschwunden. Halleluja. Amen. Ist das nicht stark? Und hier haben wir auch ein Hammerzeugnis aus dem Glory House Offenbach. Und zwar schreibt sie, im Glory House sind 4 Personen, die zu einer Familie gehören. Zusammen mit 2 weiteren gläubigen Angehörigen trafen sie sich vor kurzem an einem Abend, um für den herz- und nierenkranken Onkel bzw. Bruder, je nach Verwandtschaft, zu beten. Einen der Beter plagte zu derselben Zeit, auch an diesem Abend, eine Allergie an seinen Händen. Die Hände waren rau, schuppig und rot, mit Juckreiz und einigen Bläschen gequält. Während des Gebets empfing der an den Händen Beeinträchtigte mit geschlossenen Augen eine Vision. Und er sah, wie Engel im Krankenhaus seinen Onkel operierten, also für den sie eigentlich gebetet haben. Er sah, wie Engel im Krankenhaus seinen Onkel operierten und sah Jesus am Bettende stehen. Innerlich sagte er, oh Gott, das sind doch meine Gedanken und Vorstellungen. Nein, antwortete die Stimme in seinem Inneren, öffne die Augen und schaue deine Hände an. Er öffnete die Augen und die Hände waren vollkommen geheilt. Und die Freude, dass auch der Onkel und Bruder in guter Obhut ist, war groß. Halleluja, ist das nicht stark? Danke, Jesus. Oh, wir lieben dich. Halleluja. so stark, was er tut. Ha? Hammer. Ja, und dann noch von unserem Evangelisationsteam, da haben wir ein paar Fotos auch. Gestern war Faschingseinsatz, Halleluja, auf dem Schlossplatz. Und sie haben erlebt, wie 12 Personen, mach dir die Bilder rein oben bitte, wie 12 Personen sich bekehrt haben. Halleluja, danke Jesus. Und richtig Hammer Sachen. Zum Beispiel, eine Frau hat für sich beten lassen und dann ist sie wiedergekommen, um nochmal für sich beten zu lassen und hat Jesus in ihr Herz aufgenommen. Einem Mann gegenüber haben wir vom Himmel gesprochen. Er sprach dann zuerst vom Mars. Und das Endergebnis war Bekehrung mit Befreiung und einem ganz anderen Gesichtsausdruck. Halleluja, ist das nicht stark? Viele super geniale, in die Tiefe gehende, intensive Gespräche. Es wurde für einige Kranke gebetet. Der Himmel war offen, die Menschen waren offen. Gespräche mit vielen Moslems, sie haben sehr lange zugehört. Für einige Depressive gebetet, deren Gesichtsausdruck sich nach dem Gebet veränderte. Jeden, den wir fragten, war froh über ein Gebet. Eine Zweiergruppe hat mit Luftballons und Botschaftskarten von Jesus dran geheftet, vielen Menschen von Jesus erzählen können und dabei die Bekehrung eines Kindes erlebt, da der Junge sie fragte, wie kommt denn Jesus in mein Herz? Das ist nicht stark, wenn Leute das schon fragen. Ich glaube, sind noch mehrere Bilder, ihr könnt die anderen Bilder ruhig auch zeigen, die wir haben. Ein Katholik hat Jesus in sein Leben eingeladen, ein Syrer hat Jesus in sein Leben eingeladen, mit großem Interesse in die Gemeinde zu kommen. Wir haben für Ehen gebetet, Kinderwunsch, neue Liebe. Wir haben viele Ukrainer ins Café der Begegnung eingeladen. 3 Menschen aus Indien haben zusammen Jesus in ihr Herz eingeladen. Sie hatten durch den Würfel, also diesen Evangelisationswürfel, das Evangelium verstanden und sich für Jesus entschieden. Die Frau sagte so, das habe ich ja gar nicht gewusst. Aha-Effekt und konnten wieder viele, ich komme nicht automatisch in den Himmelflyer und Gott erleben Karten und sonstige Materialien verteilen. Rund um ein gelungener Einsatz mit Freude, Herrlichkeit und der Liebe Gottes. Amen. Wuhu. Halleluja. Unsere evangelistischen Helden. Hey, alle, die ihr gestern dabei wart, steht doch mal auf. Wir wollen euch mal so richtig beklatschen. Ihr seid Helden. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Wuhu. Halleluja. Wunderbar. Super. Halleluja. Halleluja.